Ausländische Medien berichteten am 14. und 15. Juli über das revolutionäre Wirken von Marschall Kim Jong-un. Der Satellitenfernsehsender Phoenix und die Zeitungen Da Gong Bao und Wen Hui Bao in Hongkong und die Internet-Homepages Renmin Wang und Guji Gangbo Wang in China, die japanische Nachrichtenagentur Kyodo und die senegalesische Zeitung Le Populaire brachten die Nachricht darüber, dass Kim Jong-un das Institut für Architektur Paektusan besucht hatte. Mit dieser Nachricht meldete die Internet-Homepage des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands Nachrichten über die Vorortanleitung, dass Kim Jong-un das konstruierte Werk Pyongsong aufgesucht hatte. Die nepalesische Zeitung Arpan und die Internet-Homepages des nepalesischen Journalistenvereins und der nepalesischen Journalistengesellschaft zum Studium der Sozialideologie und Songun-Politik berichteten darüber, dass Kim Jong-un den Betrieb für Sumpfschildkrötenzucht Pyongyang, der in ein Vorbild und Muster der Zuchtbetriebe des Landes verwandelt wurde, besichtigt hatte. In den Medien erschienen die Fotos von Kim Jong-un.